Kannst du mir sagen, warum schränken wir uns ein? So sag mir doch, warum sind wir nicht wirklich frei? Ich sage dir den Grund, die Welt ist viel zu klein. Wir geben dir mit Grund, wir müssen maßlos sein. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Straßen mit überbreiten Spuren und ein Dutzend Busse, mit denen wir touren. Das Buffet ist uns zu klein. Wir brauchen mehr und literweise Wein. Das Buffet ist uns zu klein. Wir brauchen mehr und literweise Wein. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr. Bist du traurig und allein, so musst du maßlos weinen. Kratzt es dir im Hals, so musst du maßlos schreien. Hast du Hunger, hau einfach maßlos rein. Und ist deine Seele schreit, kannst du sie durch die Maßlosigkeit befreien. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Lasst uns mit Händen essen, lasst uns all die Regeln vergessen. Wollt ihr nicht auch noch viel, viel mehr? Seid einfach maßlos, es ist nicht schwer. Los, sei doch nicht so gehemmt, nimm noch dein kurzer Wenz im Halse, der brennt du. Einfach so, als ob dich hier niemand kennt. Seid einfach maßlos und folge dem Trend. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr, mehr. Kannst du mir sagen, warum schränken wir uns ein? So sag mir doch, warum sind wir nicht wirklich frei? Ich sage dir den Grund, die Welt ist viel zu klein. Wir geben hier mit Kunst, wir müssen maßlos sein. Seid maßlos! Mehr Bass auf dem Monitor. Ein klein wenig mehr Stimme auf dem Monitor. Viel mehr Bass. Und dann geht das hier richtig ab. Wenn ihr hier noch nach vorne kommt. Wenn ihr hier noch nach vorne kommt, dann geht die Scheiße richtig ab hier. Yeah.